Neben der Aufmerksamkeit spielt hier aber ebenfalls Begriffsverformung eine prägende Rolle. Sobald wir uns für Fehlverhalten sensibilisieren, wird es zwangsläufig viele Fälle von Hypersensibilität geben. Früher gab es zu viele falsche Negative, wie Statistiker sagen, krasse Fälle von Rassismus, die niemanden störten. Heute gibt es zu viele falsche Positive, also harmlose Äußerungen, die durch eine Begriffserweiterung zu Übergriffen erklärt werden. An Aggression kann man das verdeutlichen. War damit noch vor einiger Zeit ein aktiver Angriff gemeint, zählen heute auch Mikroaggressionen dazu, also Bemerkungen, die auf einige herablassend oder ausgrenzend wirken, auch wenn das dem Sprecher gar nicht bewusst, geschweige denn von ihm beabsichtigt ist. Ein Beispiel ist die Frage, woher kommst du, die einige als Mikroaggression auffassen. Dabei kann sie aus einem ehrlichen und freundlichen Interesse entspringen. In den USA fragt das beim Kennenlernen fast jeder. Die Frage kann aber auch unausgesprochen ausgrenzen, indem sie andeutet, du gehörst nicht dazu. Was gemeint ist, hängt vom Kontext ab. Wer seine Sensoren so empfindlich eingestellt hat, dass er die Frage pauschal als Lackmustest für Rassismus ansieht, wird die Mehrheit der Deutschen für Rassisten halten. Nicht nur Ekel und Angst sind zu empfindlich eingestellt, sondern auch andere Emotionen wie Mitgefühl. Den Linken kommt es beim Opferschutz daher nur noch darauf an, ob sich jemand verletzt fühlt, nicht mehr, ob seine Gefühle mit Absicht verletzt wurden. Weil das Opfer das entscheidet, liegt die moralische Beurteilung jetzt in seiner Macht. Die gut begründete Einsicht der Rechtsprechung, zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz zu unterscheiden, nehmen sie sich also nicht zum Vorbild.